15. Kapitel. Es fehlte nur um ein Härchen, so wäre Dr. Slope eine Ausnahme geworden, denn da er eben seinen grünen Filetbeutel vor sich auf den Knien liegen hatte, als er begann, meinen Onkel Toby zu parodieren, so war der für ihn so gut als der beste Mantel von der Welt, wozu er dann, als er voraussah, seine Phrases würde mit seiner neu erfundenen Zange endigen, seine Hand in den Beutel steckte, um sie bereit zu halten. Aber Dr. Slope kramte so lange dabei, als er die Zange herausnehmen wollte, dass die ganze Wirkung darüber verloren ging und dass noch ein 10-mal größeres Unglück dabei war. Denn ein Unglück kommt selten allein. So wie er die Zange hervorzog, brachte er schändlicherweise auch die Spritze mit zum Vorschein. Dies brachte den Vorteil des Arguments ganz auf meines Onkels Seite. »Ach, lieber Gott«, rief mein Onkel Toby, »werden die Kinder mit einer Spritze auf die Welt gebracht?«